Die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas besuchten den Sonnenpalast Gumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.